sie wollen eigentlich das nur verwenden, um irgendwelchen für in ihr Album reinzumachen. So Sachen halt. So als so zwischen. Zum Beispiel, genau. Ja. Ja. Aber ich rauche zum Beispiel jetzt gar keinen Shit. Und da weiß ich jetzt gar nicht, ob sich das jetzt eignet, diese Unterhaltung hier zu verwenden, weil eigentlich finde ich das nicht so gut, dass sie jetzt einfach das hier nehmen und dann da das mit jungen Jugendlichen rauchen. Weil eigentlich ist es ja Radio und das soll ja, naja, sie wissen ja, eher gesendet werden. Anstatt so geraucht zu werden. Ja. Ja, das ist ja heutzutage alles anders. Das ist ja generationsbedingt. In der heutigen Generation wird eigentlich alles geraucht. Ja.